Sonnenstand, ich bin verliebt. Das blaue Meer, der weiße Sand, ich liebe dich. Und die grünen Palmen, die heiße Sonne, vergesse ich nie. Die frohen Leute, die so viel lachen, wie mag ich sie. Die grünen Palmen, die heiße Sonne, vergesse ich nie. Die frohen Leute, die so viel lachen, wie mag ich sie. Ich träume immer von dir, Mombasa, es war so schön. Gern komm ich wieder, um dich zu sehen, auf Wiedersehen. Es war so schön, gehen komm ich wieder.